schon des Morgens früh zwei schöne Mädchen raus. Die eine heißt Veronika, die andere Marie. Zwei Mädchen, die Milch und Blut, der Stolz der Kompanie. Zwei Mädchen, die Milch und Blut, der Stolz der Kompanie. Und grüße